SWR 2 Hörspiel. Treten Sie näher, meine Damen und Herren, zur 167. Schaustellung der erschütternde Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung. Wie ein gewisser Ödön Horvath aufgeschrieben hat, welcher nachmals in Paris von einem herabfallenden Baumast erschlagen ward und welche in kunstvoller Weise auf Tafeln gemalt ist von meinem Eheweib Rosine hier zu meiner Rechten, die ich selbst in Verse und Musik gesetzt habe, zu Ihrem Nutz und Frommen, verehrte Herrschaften. Treten Sie näher, reizende Dame, zu Ihrem Vergnügen, zu Ihrem Pläsier. Und Sie, junger Herr, treten Sie näher heran für 50 Pfennige, die ich an der Kasse zu entrichten bitte. Indes ich selbst die Ehre habe, mit dem Vorspiel zu beginnen. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Ziehen durch die Straßen, Tod ist auch dabei. Hunger, Wind und Kälte, diese drei. Ziehen durch die Straßen, Glück ist keins dabei. Das ist wirklich traurig, aber nicht zu sehr, denn in unseren Kreisen kennt man solches nicht. Hier auf dieser Tafel, meine Herrschaften, wenn Sie die Güte haben wollen, es wahrzunehmen, können Sie ein schwarzes Gebäude wahrnehmen mit weißen Fenstern, so blass wie abgerahmte Milch. Dieses ist das Anatomische Institut. Von rechts kommt jetzt, wenn Sie der Spitze meines Zeigestabes folgen wollen, ein hübsches Kind des Volkes Elisabeth, ärmlich aber sauber gekleidet, indes vor links ein schmucker Polizist sich nähert. An den zarten rosa Blüten dieser Akazie vor dem Anatomischen Institute können Sie erkennen, dass es Frühling ist. Nichtsdestoweniger befindet sich der Hüter des Gesetzes auf einem Dienstgang und nimmt keine Notiz von dem hübschen Kind des Volkes, bis dieses ihn anspricht. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich suche nämlich die Anatomie. Ah, Sie meinen das Anatomische Institut? Ja, da wo man halt die Leichen zersägt. Mhm. Das dort ist das hier. So. Ja. Na, dankeschön. Geben Sie nur Acht, Fräulein. Da drin stehen die Köpfe in Reihe und Glied. Ich habe keine Angst vor den Toten. So. Mir graust es nur lange vor nichts. Naja, sehr schön. In diesem Sinne. Servus. Ab mit Schaden. Zu einem sehe ich auch lieber von hinten. Als dann. Weil es halt sein muss. Tag. Ja, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, ich möchte hier jemand Zuständigen sprechen. Was für eine Angelegenheit? Eine sehr dringende. Haben Sie einen Angehörigen Toten bei uns? Nein, das dreht sich um mich selbst persönlich. Wieso, bitte? Ja, bitte, sind Sie hier eine zuständige Instanz? Ja, ich ja, denke mir, weil Sie einen weißen Mantel haben. Ich bin der Präparator. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Ja. Wie? Mein Mann hat mich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Das heißt, wenn ich einmal gestorben bin, dass ich aber das Honorar schon jetzt ausgezahlt bekomme. Ach, das ist mir neu. Ja, aber man hat mich doch extra darauf aufmerksam gemacht. So, so, so. Wer denn? Eine Kollegin. Was sind Sie denn von Beruf? Ja, ich... Jetzt habe ich eigentlich nichts. So, so, so. Tja. Seine eigene Leiche verkaufen, auf was die Leute nicht alles kommen. Ja. Man möchte halt doch nicht immer so weitermachen. Ja, das sagen Sie, aber andere Leute denken vielleicht anders. Ach, duck, duck, duck, duck, duck. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich fütter um diese Zeit immer meine Tauben. Duck, duck, duck, duck, duck. Das Vogelfutter habe ich immer bei mir. Duck, duck, duck, duck. Och, sehen Sie doch, wie sie schon wachten. Komm, komm, komm, duck, duck, duck, duck, duck, komm, duck, duck, duck, duck. Sehen Sie, meine Damen, dieser besonders rührenden Szene haben wir eine eigene Tafel gewidmet, auf welcher Sie hier links unten die muntere Schar der Tauben erblicken, daneben die weiße Gestalt des Präparators, der sich ansonsten mit Leichen beschäftigt, vom Berufswegen. Darf ich nun Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf eine weitere liebevoll ausgeführte Gruppe lenken, die Sie hier rechts im Hintergrund erkennen? Da ist zunächst wieder ein Mann in einem weißen Mantel, nämlich der Herr Oberpräparator des Anatomischen Institutes. Wie Sie sehen, Damen und Herren, haben hierzulande die meisten Leute weiße Mäntel und wo nicht, haben sie doch weiße Westen, wie der Herr Aufsichtsrat hier neben. An demselben sind auffällig eine verstörte Miene und ein Verdienstkreuz, was aber wiederum nicht so auffällig ist wie ein breiter Trauerflor, den derselbe am rechten Ärmel seines vornehm geschneiderten Mantels trägt. Die beiden Herren sind in einer ernsten Unterhaltung begriffen. Jawohl, Herr Aufsichtsrat. Wir sind uns also einig. Selbstverständlich, aber ich bitte Sie. Sehr schön, sehr schön. Sie können sich bestimmt auf mich verlassen, Herr Aufsichtsrat. Und nochmals mein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Ich mache mir die heftigsten Vorwürfe. Aber, die staatsanwaltschaftlichen Erhebungen haben doch die völlige Haltlosigkeit der gegen Herrn Aufsichtsrat erhobenen etwaigen Beschuldigungen ergeben. Wir sind alle in Gottes Hand. Trotzdem, ich stand vor Warschau und in Kirchen. Aber nichts hat mich so erschüttert wie diese Katastrophe gestern. Ja. Wir waren ja erst seit 3 Monaten verheiratet und ich steuerte den Unglückswagen in der Unglückskurve. Naja, nur gut, dass der Leichnam freigegeben ist. Ja. Einen Augenblick bitte, dieser Präparator. Bitte. Sie füttern schon wieder die Tauben? Ja, was bilden Sie sich denn ein? Drinnen liegen die Finger und die Gurgeln nur so herum, dass es eine wahre Freude ist. Tun Sie beiden Herzen und die halbe Milz, gefälligst den Spiritus. Verdammte Schlamperei. Pardon, aber da ist ein Fräulein... Das will seine Leiche verkaufen, Herr Oberpräparator. Was, seine Leiche? Schon wieder so eine Verrückte? Das ist ja beispiellos. Sagen Sie, sie soll ihre Leiche verkaufen, wo sie will, aber nicht bei uns. Jawohl, Herr Oberpräparator. Sehen Sie, Herr Aufsichtsrat, wir haben schon 100.000 Mal dementiert, dass wir keine lebendigen Toten kaufen, aber die Leute glauben einfach den amtlichen Verlautbarungen nicht. Die bilden sich sogar ein, dass der Staat für ihren Korpus noch etwas draufzahlen wird. Immer soll nur der Staat helfen, der Staat. Eine völlig beispiellose Ansicht über die Pflichten des Staates. Da wird schon noch anders werden, hoffen Herr Aufsichtsrat. Hoffen wir. Ja, eben. Ja, Entschuldigung, Herr Aufsichtsrat, aber die Pflicht... Aber bitte sehr, selbstverständlich. Und abermals mein innigstes Beileid. Danke sehr. Leben Sie wohl, Herr Aufsichtsrat. Auf Wiedersehen. Oh, darf ich Herrn Aufsichtsrat vielleicht zum Tor begleiten? Sehr freundlich, danke. Bitte, sehr. Vielleicht darf ich nach danke Ihnen sehr, danke. Hier entlang, wenn ich bitten darf. Bitte schön. Ja, hier. Da geht er hin, der frische Witwer. Ah, so einen, wenn man kriegen könnte. Ein schöner Mann. Oh, schöner Mann, aber ein schlechter Mensch. Diese Oberpräparatur. So? Ach, meine armen Tauben. Tuck, tuck, tuck, tuck, ihr Süßen. Ach, glauben Sie mir, Fräulein. Das Beste ist, Sie springen zum Fenster hinaus. Sie sind aber ein reizender Mensch, Herr Präparator. Ja, ich meine es nur gut mit Ihnen. Wer kauft eine Leiche heutzutage? Morgen ist doch auch noch ein Tag. Ja, das wird nie anders, nie. Das glaube ich nicht. Vielleicht habe ich doch einmal Glück. Sehen Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Leiche könnte... Aber jetzt hören Sie doch schon endlich auf damit. Ich bitte Sie, wenn man so jung ist wie Sie, redet man nicht dauernd von seiner Leiche. Haben Sie denn niemanden, an den Sie sich halten können? Was hat denn Ihr Vater für einen Beruf? Er ist Inspektor. Inspektor? Oh, Respekt, Respekt. Ja, er kann mir halt auch nicht unter die Arme greifen, weil du meine Mutter im März gestorben ist. Och. Und er hat gleich so viel Ausgaben gehabt damit. Ja. Aber was ist denn so ein lumpiger Oberpräparator neben einem Inspektor? Ich bitte Sie, Respekt, Respekt, Fräulein. Sehen Sie, wenn ich jetzt 150 Mark hätte, dann könnte ich doch meinen Wandergewerbeschein wiederbekommen. Aha. Ja, und morgen hätte ich schon wieder eine fast selbstständige Position. Ach, Sie hat eine selbstständige Position? Nein, meine ursprünglichen Branche, aus der ich doch herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände. Ja, ja, die Zeit. Was war denn das für eine Branche? Hüftgürtel, Korsetts en gros und Büstenhalter und dergleichen. So, so, aha. Hey, interessant, sehr interessant. Ja. Ach, jetzt, Fräulein, wenn ich mir die Frage erlauben darf. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Elisabeth. Ach, Elisabeth. Ja, ein schöner Name. Finden Sie? Ja, ja, genau so hat mein Rehpinscher geheißen. Ja, der ist mir eingegangen. Ja, ja, sehen Sie, jetzt habe ich halt noch meine Schmetterlingssammlung und die Tauben hier. Und gestern ist mir eine Katze zugelaufen. Interessiert Sie ein Aquarium? Wie bitte? Ich hätte auch ein Terrarium. Ein Terrarium schon eher. Also dann kommen Sie doch mal zu mir, Fräulein Inspektor. Ja, vielleicht. Ja, also jetzt langt's mir aber zum Kuckuck noch einmal. Da stehen Sie ja noch immer herum mit Ihren blöden Tauben. Habe ich Ihnen nicht gesagt? Und Sie, Fräulein, Sie machen jetzt auch, dass Sie wegkommen. Nein, los, verschwinden ja. Sie. Na, kommen Sie, wir gehen. Einen Moment, Herr Präparator. Bitte? Statt hier endlich die Gehirn- und Tumore zu katalogisieren, vertrödeln Sie Ihre Dienstzeit mit so einer dahergelaufenen? Irrtum, Herr Oberpräparator. Was? Irrtum. Das Fräulein ist eine verarmte Zollinspektorstochter. Zollinspektor? Jawohl. Und wenn jetzt diese Zollinspektorstochter 150 Mark hätte, dann hätte sie auch ihren Wandergewerbeschein. Und die Welt würde sich hier wieder öffnen. Oh, ich weiß, dass Sie mich für unfähig halten, Herr Oberpräparator, weil ich ein Aquarium habe, weil ich die Tauben fütter und weil ich ein gutes Herz habe. Zur Sache. Jawohl, zur Sache. Ich werde dieser Zollinspektorstochter unter die Arme greifen. Die 150 Mark, die rentieren sich. 150 Mark? Und der kriege ich Sie bestimmt zurück. Sie glauben wohl noch an Wunder, was? Sie sollten meine Frau sein, Sie. Ich schlage Sie ja tot, Sie. Autsch. Was haben Sie denn da mit Ihrem Finger? Verletzt? Infiziert. Doch nicht an einem Leichnam? Wahrscheinlich eben zuvor an diesem komplizierten Fall aus Brünn. Passen Sie bloß auf, Herr Oberpräparator. Tut es weh? Nein. Das ist verdächtig. Sehr verdächtig. Was? Reden Sie nicht, die Pflicht ruft. Wir haben schon wieder 2 Selbstmorde und 4 Verkehrstote eingeliefert. Weißer Fliederveilchen blühen im Mai. Draußen vor dem Fenster, Traum ist auch dabei. Handel, Geld und Wucher, diese 3 hocken hinterm Fenster, Geiz ist auch dabei. Das ist wirklich traurig, aber nicht zu sehr, denn in unseren Kreisen kennt man solches nicht. Wir nähern uns nun unseren Kreisen, hochverehrtes Publikum, indem dass wir die nächste Tafel betrachten, auf welcher meine Ehefrau Rosine mit peinlicher Sorgfalt das Büro der Firma Irene Prantl dargestellt hat. Dieselbe betreibt einen florierenden Handel mit Schönheitsartikeln, als da sind Korsettagen, Hüftgürtel und Büstenhalter aller Art. Diese sehen Sie hier im Hintergrund an den aufgestellten Wachspuppen. Die dicke Dame aber ist Frau Irene Brandl persönlich und ihr gegenüber sitzt eine magere Dame besseren Standes, weswegen sie einen Federhut trägt. Und an dieselbe richtet nun Frau Irene Brandl soeben das Wort. Allerhand Hochachtung, Frau Amtsgerichtsrat. 7 Hüftheiter, 6 Korsetts, 11 Paar Straps, in knapp 3 Tagen. Ja. Gratuliere. Sie haben's los. Besser als manche Berufsverkäuferin. Ja, Sie sind halt ein Talent. Oh mein Gott, unser Eins hat halt so seine bestimmten gesellschaftlichen Bekanntenkreise, die der Frau eines Amtsgerichtsrats kaum einen Korb geben das wollen. Ist zu bescheiden. Das Verkaufen ist heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem glatt die Tür vor der Nase zu. Ja, die Leute. Na, aber es bleibt doch dabei. Ich verkaufe das nur wegen persönlicher Zerstreuung und so. Ich meine, nur wenn jemand fragen kann, aber bitte Sie, es bleibt selbstverständlich unter uns. In diesen schweren Zeiten muss man auch dem eigenen Mann unter die Arme greifen. Der verdient jetzt noch ganze lumpige 800 Mark. Der wird abgebaut und abgebaut, aber die Herren Landgerichtsdirektoren und Ministerialräte, die fragen nicht. Grüß Gott, Frau Brandl. Ah, Frau Elisabeth. Eine Sekunde, Frau Amtsgerichtsrat, wir sind gleich quitt. Bitte. Na, kommen Sie, Frau Elisabeth, zeigen Sie her. Haben Sie Ihr Pensum hinter sich? Na, da ist mein Auftragsbuch, bitte. Ja. So. Was? Bloß 2 Straps? Einen Hüfthalter und ein Korsett? Na, das ist doch genau nichts. Ja, das Verkaufen ist heutzutage nicht so einfach. Die Leute schlagen einem die Tür vor der Nase. Ja, also bitte, jetzt machen Sie keine dummen Sprüche, nicht? Sie müssen bei der Kundschaft eben den Schönheitssinn entwickeln. Jetzt, wo das ganze Volk ins Kino rennt, wo man überall halbnackerte Weiber sieht, das ist doch für unsere Branche die beste Reklame. Sie müssen sich halt mehr an die Herren der Schöpfung halten. Mir ist noch kein Mannsbild begegnet, das wohl keinen Sinn für Strapsgürtel gehabt hätte. Nicht wahr, Frau Amtsgerichtsrat? Allerdings. Wie war es denn in Kaufbeuren? Nichts. Na was, wieso nichts? Kaufbeuren war doch immer phänomenal. Na, wenn Sie derart weitermachen, da haben Sie bis zum jüngsten Gericht die 150 Mark nicht abgearbeitet, die wo ich Ihnen für Ihren Wandergewerbeschein vorgestreckt habe. Aber ich kann doch nichts dafür, wenn... Was, nichts dafür? Schauen Sie doch die Frau Amtsgerichtsrat an. Frau Amtsgerichtsrat hätten es gar nicht notwendig, machen es aus purer Zerstreuung, haben den vierfachen Umsatz. Da sind Sie ja. Sie betrügen Sie. Hallo, Moment. Sie hochstapeln Sie. Ihr Vater ist ja gar kein Zollinspektor. Sondern bloß ein gewöhnlicher Versicherungsinspektor. Ja, glauben Sie denn, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Ihnen eine Existenz aufgebaut? Aber Herr Reparator, das habe ich doch niemals behauptet. Jawohl, haben Sie das behauptet? Aber Zollinspektor, halt, Zollinspektor! Halt, um Gottes Willen, wer sind Sie denn überhaupt? Entschuldigen Sie, meine Damen, das ist so aus heiterem Himmel. Aber neben einem Versicherungsinspektor ist ja sogar ein lumpiger Oberpräparator noch eine Kapazität. Und diese gefährliche Person hat mir mein gutes, bares Geld herausgelockt. Das ist ja nicht wahr. Ruhe. Ruhe. Fräulein, wer schreit, hat Unrecht. Jawohl, Unrecht, jawohl. Also gut, ich sag kein Wort mehr. Ach, das könnte Ihnen so passen. Also Moment mal. Bitte, mein Herr, nehmen Sie Platz. Ja, danke schön. Ich bin nämlich ein herzensguter Mensch, aber ich vertrage es nicht, wenn man mich belügt. Ich hab nicht gelogen. Jetzt halten Sie doch endlich den Mund, Fräulein. Das bin ich mir auch aus. Also, meine Damen, kommt doch diese Person da zu mir in die Wohnung, schleicht sich in meine väterlichen Gefühle hinein und ich zeige mein Aquarium und obendrein kaufe ich noch einen Wandergewerbeschein. Und dabei ist der Ihr Vater gar kein Zollinspektor. Was? Wandergewerbeschein? Was denn für Wandergewerbeschein? Den hat die doch von mir. Was? Von Ihnen auch? Ja, das ist der Husus im Betrieb. Die Firma streckt den Angestellten die Möglichkeit zum Arbeiten vor und die Angestellten arbeiten es ab. 150 Mark. 150 Mark? 150 Mal. Das ist Betrug. Ich bin keine Betrügerin. So. Also, Frau Amtsgerichtsrat, bitte, was sagen Sie dazu? Ja, das sind Sie. Es kommt darauf an, ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist. Ist erfüllt. Sonst wird sich ja die ganze Justiz aufhören. Ja, sehr richtig. Jawohl, sehr richtig. Mich geht es ja nichts an und ich persönlich habe mit dem Gericht Gottlob nur insofern etwas zu tun gehabt, als dass ich mit einem Richter verheiratet bin. Aber Sie haben ja Ihren Wandergewerbeschein nicht um das Geld dieses Herrn da gekauft. Also... Ich höre meinen August schon sagen, Vorspiegelung falscher Tatsachen, ja, wie, Tatbestand des Betrugs. Ich bin doch nur ein armer Präparator, der etwas Gutes getan hat. Mein lieber Präparator, Sie kriegen doch Ihr Geld wieder auf Heller und Pfennig. Ja, aber wann? Ich werde es abarbeiten. Ach, wieso? Zwei Paar Straps, ein Hüfthalter, ein Korsett, abarbeiten, lächerlich. Das ist Betrug. Geben Sie mir auf der Stelle mein Geld zurück, Sie. Wo ist mein gutes Geld, Sie? Ich habe zu was Dringenderem gebraucht. So, Sie haben zu was Dringenderem gebraucht, da hört sich doch alles auf. Das wird ja immer interessant. Ja. Das ist mir schon alles gleich. Also bitte. Ich hab's zu einer Geldstrafe gebraucht. Was? Sie haben schon mit der Justiz zu tun gehabt? Eine Vorbestrafte sind Sie also. Aber Sie bringe ich noch ins Zuchthaus, das garantiere ich Ihnen. Ich war Ihr letztes Opfer. Wir sehen uns wieder vor Gericht. Gediegen. Sehr gediegen. Also ich muss schon sagen. Ja. Wenn dieser Herr das jetzt beschwört, das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor... Dann werden Sie verurteilt. Zuchthaus natürlich. Aber was? Nur Gefängnis und sonst nichts. Circa 14 Tage mit Bewährung. Es werden alle denken, dass ich die größte Verbrecherin bin. Dieser Skandal ist eine Affenschand. Sie gehen natürlich fristlos. Na ja, schön. Aber jetzt bleibt bitte noch da, bis die Polizei kommt. Die werde ich nämlich jetzt holen. Ich bin sofort zurück. Ja. Mich geht's ja nichts an. Aber vorbestraft ist immer arg. Ja. Ich bin vorbestraft, weil ich ohne Wandergewerbeschein gearbeitet habe. Und da habe ich eine Geldstrafe von 150 Mark gekriegt, zahlbar in Raten. Aber dann ist alles fällig geworden, weil ich einmal nicht gleich zahlen konnte und ich hätte dafür ins Gefängnis müssen. Meine Zukunft wäre wieder in das Wasser gefallen. So habe ich dafür dem Herrn Präparator sein Geld gebraucht. Also, nur nicht viel leugnen und nicht gescheiter sein, als der Richter ist. Mein Mann ist ja ein braver Mensch, aber ziehen Sie die Verhandlung nur ja nicht in die Länge durch unnötige Verteidigung. Wenn ich zu Hause beim Mittagessen sitze und vergeblich auf ihn warte und er kann nicht weg, weil die Sitzung so lange dauert, ja, dann hört auch bei ihm das Verständnis auf. Naja. Wissen Sie, die Angeklagten müssen halt auch ein Einsehen haben, dass schließlich der Richter auch nur ein Mensch ist. Ja, so geht es auf der Welt. Mit die Leut. Mit die Leut. Mensch ist Mensch und Geld ist Geld. Trost ist nicht dabei. Trost ist nicht dabei. Weiße Flederpfeilchen blühen im Mai. Blühen im Mai. Vor dem Kerkergitter. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Das ist wirklich traurig. Aber nicht zu sehr. Denn in unseren Kreisen kennt man solches nicht. Hier nun sehen Sie, meine Herrschaften, auf der nächsten Tafel unserer Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung. Elisabeth, das Kind des Volkes, nach Verbüßung ihrer Gefängnisstrafe. Sie ist wieder frei und erfreut sich des Anblicks der Veilchen, die im Verborgenen eines Vorgärtchens blühen. Dasselbe gehört zum städtischen Wohlfahrtsamt, ebenso das Gitter des Vorgartens, an welchem neben Elisabeth noch andere Personen lehnen. Sie erkennen von rechts nach links einen stellungslosen Buchhalter, eine ältere Arbeiterfrau, ein jüngeres Fräulein namens Maria, sowie einen Invaliden, der soeben das Wohlfahrtsamt verlässt, indem er seinem Herzen Luft macht. Bravo, bravo. Jetzt wollen die da drin im Wohlfahrtsamt auch nicht zuständig sein. Jetzt soll ich wieder woanders hin. Kreuzitöttennummer. Sie müssten halt zur Invalidenversicherung. Ja, die sagen, das geht Ihnen nichts an, das geht die Berufsgenossenschaft was an. Das alte Licht, das ja, die Berufsgenossenschaft sagt, meine Füße wären vor dem Unfall auch schon schlecht gewesen, weil ich vorher schon Krampfadern und Plattfüße gehabt hätte. Sie verkaufen einen, wie Sie wollen. Ja. Waren Sie denn schon beim Berufungsausschuss? Ja, die haben es ja bestätigt, dass mich die Berufsgenossenschaft von 60% auf 40% runtergesetzt hat, weil ich vorher beim Arbeiten auch nicht viel mehr verdient hätte, als ich jetzt mit der Rente. Alles Schwindel. Mit uns kleine Leute kann man halt Schindel untertreiben. Nicht mehr lang, liebes Fräulein, lang nicht mehr. Das dürfen Sie glauben. Wieso? Ich sag nur nicht mehr lange. Mehr sage ich nicht. Ach so. Aufhängen sollten wir die alle. Alle. An die nächste Laterne. Ja, und da wisst ihr ja, mein Lieber, ihr wisst ein paar Laternen. Ja, ich auch. Ach, mir wollen Sie ja auch nichts geben, weil mein Vater noch verdient. Was ist denn Ihr Vater? Versicherungsinspektor. Was gibt's denn da zu lachen? An Ihrer Stelle würde ich heimgehen. Nein. Er hat einen Inspektor zum Vater. Versicherungsinspektor. Ist ja wurscht. Haben Sie eine Ahnung? Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Hat ein Zuhause und... Ach so, hast wohl was angestellt. Sehe ich wirklich so aus? So, so eine bist du drum. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin eine ehrliche Arbeiterfrau. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Ja, ja, ja, ja. Als Frau muss man sich halt alles gefallen lassen. Ja. Lassen Sie nur. Ich reg mich nicht mehr auf. Ins Gesicht hat er mir das gesagt. Da sehen Sie, Fräulein. Wohlfahrtsamt, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft, Invalidenversicherung, Berufungsausschuss. Auf Wiedersehen im Massengrab. Warten Sie, ich komme mit. Servus, Holzfuß. So, jetzt sind wir allein. Jetzt können Sie mir's ja sagen. Was haben Sie denn angestellt? Ich schon. Nichts. Aber eingesperrt hat man Sie doch. Und mir können Sie es ruhig sagen. Ich weiß, wie das kommt. Das sind lauter kleine Paragraphen, aber du bleibst dran hängen. Du weißt eigentlich gar nicht, was los war und schon ist aus. Mhm. Wenn man schon was anstellt, dann muss sich's aber auch rentieren. Hm. Waren Sie schon mal verheiratet? Nein. Bei Ihnen ist halt auch der Richtige noch nicht gekommen. Ja, ist schon möglich. Passen Sie auf, der kommt ganz plötzlich, wenn man gar nicht dran denkt. Ja. Mir ist von 10.000 Männern höchstens einer sympathisch. Ja, ja, das schon. Ich habe immer selbstständig sein wollen, ne? Mein eigener Herr. Oh nein, das geht nicht. Wissen Sie, ich hätte nichts dagegen, wenn mich einer heiraten tät. Nur schlagen dürfte mir nicht. Was machen Sie denn jetzt? Ich so, nichts. Ja. Wissen Sie was? Kommen wir jetzt mit, schauen wir ins Café Flora. Da sitzt gewiss einer drin, der unser Abendessen spendiert. Nein. Nur das. Warum? Das kann ich einfach nicht. Also Ihnen ist wirklich nicht zum Helfen. Ja. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ja. Also, wenn Sie sich's noch überlegen, mich finden Sie im Café Flora. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf dem nächsten Bild, Damen und Herren, sehen Sie Elisabeth, das hübsche Kind des Volkes, allein in der warmen Nacht am Vorgartengitter lehnen. Doch nicht für lange, Damen und Herren, denn sehen Sie, wer kommt denn da? Jawohl, Herrschaften, er ist es, der schmucke Polizist Alfons Klostermeier, der schon vor dem Leichenhaus ein paar freundliche Worte mit Elisabeth gewechselt hat. Guten Abend. Guten Abend. Warum starren Sie mich denn so an? Ist denn das verboten? Nein, Sie sind ja von der Polizei. Sie erinnern mich nämlich an jemanden. So? Ja, besonders in Ihrer Gesamthaltung. An eine liebe Tote von mir. Ach so. Reden Sie immer so mystisch daher? Welche Richtung gehen Sie denn jetzt? Wollen Sie mich gar begleiten? Ich habe heute keinen Dienst mehr. Ah, danke, danke. Ich gehe lieber allein. Haben Sie die Polizei nicht gern? Wieso? Weil Sie nicht wollen, dass ich Sie begleite. Aber es muss doch auch Polizisten geben, Fräulein. Ja, schon. Aber es sieht so komisch aus, wenn man von einem Polizisten begleitet wird. Ach, so meinen Sie das? Ja, aber jetzt hören Sie mir mal genau zu, Fräulein. Ich beobachte Sie vor dem Wohlfahrtsamt nämlich schon seit Tagen. Warum? Ich habe doch nichts... Ja, weil Sie mich halt erinnern. An eine liebe Tote, wie gesagt. Ach so. Wer war denn die Tote? Meine Braut. Oh, das tut mir leid. Danke. Tja, wir waren nämlich ein Herz und eine Seele, aber sie hat es mit der Leber zu tun. Und jetzt geht mir direkt was ab. Warum lachen Sie denn da so komisch? Nein, nicht so. Sie sind anscheinend sehr verbittert. Aber man darf die Hoffnung nicht sinken lassen. Ja, das sind doch Sprüche. Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung, da gibt's logischerweise kein richtiges Leben. Das hängt alles zusammen. Ach, hören Sie doch auf mit der Liebe, Glaube, Hoffnung, meine Güte. Sie haben leicht reden als Staatsbeamter in gesicherter Position. Moment, da hat doch jemand geschrien. Da bringen Sie wieder eine um. Bleiben Sie da, ich schau nur mal nach. Ich bin gleich wieder zurück. Warten Sie bitte auf mich. Ah, ist schon gut. Ich warte. Verehrtes Publikum, während Elisabeth auf die baldige Rückkehr ihres schmucken Polizisten wartet, dürfen wir Sie, ohne dem ehernen Schritt des Schicksals vorgreifen zu wollen, darauf hinweisen, dass dies soeben eine schicksalsvolle Begegnung war, aus welcher die Blumen der Liebe zu sprießen beginnen. Wollen Sie der Richtung meines Stabes folgen, Damen und Herren, so sehen Sie das Trottoir vor dem städtischen Wohlfahrtsamt, am linken Rand die noch immer wartende Elisabeth und am rechten Rand hier bitteschön ein stattliches Paar, nämlich Herrn und Frau Amtsgerichtsrat. Dieselbige mit dem vierfachen Umsatz in Hüftgürteln und Strapsen und derselbige, welcher übrigens Elisabeth zu ihrer Freiheitsstrafe verurteilt hatte, wird von seiner Gattin in zärtlicher Weise angesprochen. Komm doch mit, August. Ach, geh jetzt schön da hinein in das Wohlfahrtsamt und sag dem Herrn Regierungsrat, dass du ihm heute Abend leider nicht zur Verfügung stehen kannst, denn du musst dich auch mal deiner Ehehälfte widmen. Ich mag aber nicht ins Kino. 2 Stunden ohne Zigarre. Ach, das tut dir gut. Denk doch an dein Herz. Ja, ich denke schon. Der Arzt hat mich erst gestern wieder gewarnt. Mich auch, dass ich nämlich wegen meiner Drüsen nicht so viel Treppen steigen soll. Also musst du denn Korsette verkaufen? Das ist doch kompletter Irrsinn. Ich will aber nicht um jeden Pfennig bei dir betteln. Versündige dich nicht, ja? Was weißt du denn schon von der großen Not? Wo man doch Tag aus, Tag ein die armen Leute verurteilen muss. Zuletzt bloß, weil sie kein Dach überm Kopf haben. Dann würde ich sie halt nicht verurteilen. Hermine. Na ja, es ist doch wahr. Also, jetzt sage ich es dem Herrn Regierungsrat, dass es heute nichts wird mit unserem Tarock, weil ich mich meiner Ehehälfte widmen muss. Ja, ja, ja. Aber freue dich, wenn das Kino wieder so ein Kitsch ist wie das letzte Mal. Ach, diese Männer. Wie die kleinen Kinder. Hey, Fanny, mach auf! Ein ordinäres Viertel hier. Was da so an den Ecken herumsteht. Aber wo habe ich die denn schon gesehen? Komisch. Wir kennen uns doch. Frau Amtsgerichtsrat, bitte. Bitte kennen Sie mich jetzt lieber nicht. Aber nur keine Angst, Fräulein. Mich geht es ja nichts an, aber wie viel haben Sie denn bekommen? Na, 14 Tage. Sehen Sie, das habe ich Ihnen gleich gesagt. Na, ohne Bewährungsfrist. Ohne? Na, ich habe doch halt vorher schon die Geldstrafe gehabt. Wenn ich bloß wüsste, was ich verbrochen habe. Ach, ich weiß, wie das zugeht. Lauter Ungerechtigkeiten. Und eine neue Stellung haben Sie natürlich auch nicht. Nein. Tja, das Beste für Sie wäre halt heiraten. Würde ich nicht Nein sagen. Dann könnte man Ihnen wirklich gratulieren. Ich habe da einen kennengelernt, durch Zufall. Ja, so fängt's an. Das kenne ich, Fräulein, das kenne ich. Vielleicht ist das der große Zufall in meinem Leben. Hm? Was ist er denn, der Herr Bräutigam ins B? Staatsbeamter. Staatsbeamter, aha. Weiß er denn etwas von Ihren 14 Tagen? Aber nein. Ach, ja, das müssten Sie ihm aber schon sagen. Sonst könnte er eventuell Unannehmlichkeiten kriegen mit seiner Karriere. Ist denn das möglich? Absolut. Oder kommt er wieder zurück, bitte? Gehen Sie jetzt bitte. Wo? Was, ein Polizist? Na, mich geht's ja nichts an. Alles Gute, Fräulein. Danke, vielen Dank. Es war nichts. Bloß eine Frau hat geschrien, die ein Kind kriegt, und das Fenster stand offen. So. Jetzt habe ich frei, Fräulein. Und was wollte denn die Frau dort von Ihnen? Wer? Na, Lina. Die? Oh, die kenne ich gar nicht. Na, weil sie uns so anstarrt. Vielleicht verwechselt sie uns, das passiert doch, ne? Ja, das schon, zwar, wenn ich als Staatsgewaltsorgan zwei Menschen miteinander verwechseln täte, das wäre nicht gut für meine Karriere. Sagen Sie, ist das wirklich so streng bei Ihnen? Na, sehr. Oft schon direkt ungerecht. Ach, friert sich so, weil Sie so zittern? Ja. Ja, ich täte Ihnen schon gern meinen Mantel umhängen, aber das ist verboten. Die Uniform ist halt immer im Dienst, ne? Tja, Pflicht ist Pflicht. Kommen Sie, gehen wir hier weg. Es zieht hier so furchtbar. Alles dann. Gehen wir. Danke. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei ziehen durch die Straßen. Tod ist auch dabei. Als Maulschlampe. Hast wieder geschlafen mit offenen Augen. Tod kann ich jetzt nicht brauchen, wo ich gerade zu der heiteren Schlafzimmerszene komme. Betrachten Sie dieses sonnige Bild eines heiteren Sonntagmorgens, Damen und Herren. Sie erblicken das bescheidene, aber reinliche Zimmer Elisabeths, das dem liebenden Paare zum heimlichen Nest ihrer Liebe geworden ist. Der schmucke Uniformrock des Polizisten Klostermeier hängt über einer Stuhllehne, derselbige liegt auf der Chaiselongue und liest die Zeitung, indes der Lautsprecher spielt, und Elisabeth, das Kind des Volkes, wartet, bis das Kaffeewasser kocht. Nachdenklich betrachtet sie einen Strauß weißer Herbstastern. Wie lange die sich halten. Schon 5 Tage. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass du mir mal Blumen kaufst. Das ist die Stimme des Herzens. Ja, schon. Aber trotzdem. Hast gedacht, so ein schneidiger Polizist, das ist ein leichtlebiges Huhn. Der möchte nur einen mit viel Geld, was? Bei mir nicht. Mir ist eine Frau lieber, die von mir abhängt, als wie umgekehrt. Sehe ich nur ein Küsschen? Ja. Hast mich lieb? Ja, wirklich. Diesmal weiß ich es ganz tief da drin, dass es richtig ist. Ich hab dich auch sehr lieb. Kuss. Ach, ist der Kaffeeball fertig? Ja, gleich. Gleich, das Wasser wird gleich kochen. Das ist stramm, schneidig, was? Mhm. Sag mal, was gefällt dir eigentlich an mir? Alles. Na? So gefällt mir das Leben. Du und ich. Das hat auch einen Sinn. Ja, Alfred. Seit ich dich kenne, hat für mich das Leben auch wieder einen Sinn. Wie kann das sein? Kriminalpolizei! Jesus Maria. Polizei. Ausgerechnet Bananen. Versteck dich da in der Kochnische. Komm, schnell. Hinter Vorhang. Mach dich doch endlich auf! Geduld bringt Rosen. Sie wünschen bitte? Ich habe Sie wohl im Schlaf gestört. Ne? Warum? Sie wissen genau, warum. Nö. Nee. Ja, ich fühle mich auch heute nicht ganz auf dem Damm. Es gibt allerdings Leute, die haben Nachtdienst und sind deshalb oder tags ruhebedürftig. Wie meinen Sie denn das? Das wäre... Ach, was denn das da? Sie pflegen wohl Sockenhalter zu tragen. Was will man denn von mir? Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt. Na und? Darauf steht, dass Sie sich innerhalb dreier Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Aber Sie haben weder Arbeit, noch haben Sie nachgewiesen, dass Sie sich um eine solche bemüht haben. Also kümmern Sie sich um die Leute, die kein Unterkommen haben. Und werden Sie nicht patzig, Fräulein. Polizeiwidrig ist nicht, wer kein Unterkommen hat. Polizeiwidrig ist nur, wer dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet. Ach, ich gefährde die öffentliche Ordnung. Solange Sie sich nicht über Ihre Einkünfte ausweisen können, ist dies fraglich. Für mich wird gesorgt. Eben. Diese freundliche Fürsorge interessiert uns. Ich habe so schon früher angegeben. Ich erhalte von meinem Bräutigam 20 Mark in der Woche, davon lebe ich. Wer ist denn dieser Bräutigam? Sie nennen also den Namen nicht? Nein. Und warum nicht? Ich meinem Bräutigam wegen seiner Position eventuell schaden könnte. Oh, hübsch, sehr hübsch. Eventuell sind bei diesen 20 Mark mehrere Bräutigams beteiligt. Also das ist eine Gemeinheit. Aber immer nur schön ruhig bleiben, Fräulein. Sie entschuldigen, wenn ich indiskret werde. Ah, Klostermeier. Sie hier? Es ist alles wahr, was das Fräulein gesagt hat, Herr Oberinspektor. Bitte lassen Sie uns mal etwas allein, Fräulein. Ich weiß nicht, Alfred. Sei so gut, bitte. Also gut, wenn du meinst. Hier verbringen Sie also Ihre freien Stunden. Wenn ich eine Erklärung geben darf, Herr Oberinspektor, hier liegt bestimmt ein Irrtum vor. Irrtum? Mensch, wie kommen Sie bloß zu dieser Frau? Wir haben Sie doch im Auge, dass Sie zu einer bestimmten Damenkategorie gehört. Wie meinen? Dreimal dürfen Sie raten. Aber nein, Herr Oberinspektor. Kennen Sie sie denn überhaupt? Jawohl, natürlich. Ich will sie auch heiraten. Ach, entschuldigen Sie, Kaffee war so. Wollen Sie sich Platz nehmen, Herr Oberinspektor? Oh, danke schön. Wie alt sind Sie denn eigentlich? 24, Herr Oberinspektor. Das alte Lied. Ja, aber das mit den 20 Mark, das stimmt genau, Herr Oberinspektor. Monatlich 80 Mark? Ja. Na, so viel verdienen Sie doch auch nicht, ne? Woher nehmen Sie denn das Geld? Meine Eltern unterstützen mich. Aha. Was ist denn Ihr Vater? Schreinermeister. Na ja, schön. Sie scheinen nicht zu ahnen, wen Sie da an den Traualtar führen wollen. Ihre Braut hat doch bereits 14 Tage Gefängnis hinter sich. Gefängnis? Ja, wegen Betrug. Abgesehen von einer Geldstrafe, die sie sich auch schon mal geholt hat. Was? Dass diesen Damen solche Verbindungen mit der Polizei ganz erwünscht sind, das ist ja menschlich verständlich. Aber ob das ihrer Karriere sehr förderlich ist? Ja, das ist doch nicht möglich. Ich hatte keine Ahnung, Herr Oberinspektor. Bitte glauben Sie mir, ich hatte wirklich keine Ahnung. Na also. Kommen Sie herein. Ich weiß schon, es ist aus. Betrug. Stimmt's? Gefängnis. Ja. Du, Elisabeth, warum hast du mir das alles verschwiegen? Gott, doch frag mich doch nicht so saudumm. Besten Dank, Herr Oberinspektor. Bitte, bitte. Herr Alfons, geh nicht. Bitte geh jetzt nicht. Du hast mich belogen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Nein, nein, nein. Deine Karriere, das ist ja dein entscheidender Punkt. Schade, Elisabeth. Schade, dass du mir das angetan hast. Alfons, wie du da hinterm Vorhang warst, da habe ich dich beschützen wollen. Mich? Uns. Uns. Wer gehört denn da alles dazu? Wie? Ich kenne mich schon aus, Fräulein. Ich habe dich nicht verlieren wollen, Alfons. Ja, Inspektor, melde mich ab. Also das war wirklich nicht notwendig von Ihnen, dem Mann seine Karriere so leichtfertig zu gefährden. Notwendig. Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie unschuldig sind. Nein, nein, nein. Das habe ich mir längst abgewöhnt. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich wirklich lachen. Jetzt kannst du mit deinem Vers kommen, Alter. Weißer Fliederpfeilchen, blühn im Mai. Ach, was du Rindvieh. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei ziehen durch die Straßen, Tod ist auch dabei. Nein, nein, meine Herrschaften, gehen Sie noch nicht hinweg. Wenden Sie Ihre geschätzte Aufmerksamkeit noch nicht den Karussellen, den Schießbuden und der Dame ohne Unterleib zu, denn hier wird Ihnen echte Kunst geboten, die ans Herz greift, sei es Frau, Mann oder Kind. Gehen Sie noch nicht hinweg, ehe Sie das letzte Bild betrachtet haben, das Ihnen den ebenso erschütternden wie erhebenden Schluss unserer Morita zeigt. Diese letzte große Tafel hier in der Mitte, Damen und Herren, stellt eine Polizeiwachtstube um Mitternacht dar. Am rohen Holztisch erblicken Sie den Polizisten Alfons Klostermeier, welcher mit einem Kameraden Schach spielt. Alfons hat seinen Kopf nicht bei der Sache, sondern beiseite gedreht und starrt vor sich hin, weshalb ihn der andere ermahnen muss. Hey, du bist dran. Ja, ja, sofort. Prost. Garde. Moment. Gehe ich daher? Geht er dahin? Gehe ich dahin? Geht er daher? Dunkel war's, der Mond schien heller, als ein Wagen blitzisch. G7, C3, Schach. Wieso? Moment mal. Verdammter Mist. Dunkel war's, der Mond schien heller. Ich gebe auf. Was, in dieser Position? Ich mag nicht mehr, steckt nichts mehr drin. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, ich bin krank. Schon seit einer ganzen Zeit. Wenn ich mich niederlege, werde ich wach und wenn ich aufstehe, schlafe ich ein. Aber das sind die Nerven. Ja, ja. Guck schon, was hinter mir. Dienstlich? Nein, nein. Privat. So? Betreffs eines Weibes. Dann stellst du dich hin und machst alles für so eine Frau. Zahlst dir das Leben, schenkst dir deine intimsten Gefühle und ein gutes Geld. Und das Resultat? Du bist der Lackierte. Ja, ja, Undank ist der Welt Lohn. Prost. Meine erste Braut, mit der ich sehr harmonisiert habe, die ist mir weggestorben. So bin ich beieinander. Die eine stirbt, die andere lügt. Lauter blutige Enttäuschungen. Ich finde keinen Menschen, dessen Liebe mir was gibt. So, da wären wir. Mal rein in die gute Stube. Fassen Sie mich nicht an! Ich bin Vizepräparator. Ja, ja, und ich Präparator. Nein, Oberpräparator. Ruhe, besoffen, das seid ihr. Was ist denn los mit den beiden? Nächtliche Ruhestörung und Beamtenbeleidigung. Ach so, solche sind das. Wieso, Herr Nach? Beamtenbeleidigung. Wieso, Herr Nach? Haben Sie denn nicht gebrüllt und getobt und mit Ihrem Spazierstock gegen die Rollläden getrommelt, dass die ganze Straße aufgewacht ist? Na, und hat der mir nicht gesagt, Sie Rindphysikum geburt ist? Oder vielleicht? Entschuldigen Sie bitte. Aber, also ursprünglich wollten wir heute Abend in aller bescheidenen Zurückzogenheit den 62. Geburtstag dieses Herrn dort feiern, aber der Mensch denkt und Gott lenkt Brust. Aber wer ist schuld? Der Oberpräparator ist schuld. Ruhe, setzen Sie sich dahin. Na, wie stehen die Schachpartie? Werden gewonnen? Ich. Du gegen den Alfons? Nicht möglich. Nö, ich habe heute keinen Kopf. Meine Herren, wer ist mein Feind? Der Oberpräparator. Nur der Oberpräparator. Jetzt halten Sie endlich den Mund, Sie. Was schwitzen dir da immer von einem Oberpräparator? Ja. Ja, aber das ist es ja eben. Ich bin nämlich der Vizepräparator. Und der Oberpräparator, das ist dieser Herr da persönlich. Ja, gestanden. Vorigen Monat ist er avanciert, aber wenn er sich betrunken hat, vergisst er es immer wieder, dass er befördert worden ist. Jener bewusste Oberpräparator, den dieser Oberpräparator da meint, den hat ja Gott sei Dank schon längst der Teufel geholt. Der hat sich nämlich infiziert an einem Leichnam aus Brünn. Jetzt aber Schluss. Das Protokoll. Sie zuerst. Sie heißen? Ich heiße Vizepräparator. Klostermeier. Hallo, Klostermeier. Ja, was ist? Da draußen beim Kanal liegt ein Fräulein. Wieso? Selbstmord. Was? Das heißt, ein tollkühner Lebensretter hat sie herausgezogen. Ich glaube, sie lebt noch. Sie bringen sie gerade her. Hier rein. Vorsicht, Vorsicht. Sie, passen Sie auf Ihren Kopf auf, ja? Hier. Legen Sie sich auf die Pritsche da. Ja, die Toten haben ganz schönes Gewicht. Ich glaube, sie lebt noch. Sofort künstliche Atmung. Oh, das kenne ich genau. Darf ich helfen? Ich habe 2 Semester Medizin und dann ging mir das Geld. Los. Ein bisschen Schnaps, ja. Für mich bitte auch einen, ja. Sind Sie der Lebensretter? Ja, persönlich, Herr Wachmeister. Oh, so allerhand Schneid, mein Herr. In stockdunkler Nacht im November ins Wasser springen? Hm. Tollkühn, sehr tollkühn. Erfüllte nur meine normale menschliche Pflicht. Also. Ja, zu bescheiden, ist er zu bescheiden. Oh, hier ist der Schnaps, aber Sie müssen schon aus der Flasche trinken. Ah, danke, danke. Also auf das Wohl des tollkühnen Lebensretters. Prost! Danke, danke. Eins. Tja, meine Herren, also, ich ging am Kanal entlang und da hörte ich was ins Wasser plumpsen. Und da sah ich einen hellen Fleck. Es war Ihr Gesicht. Ich sprang sofort rein und griff zu. Ehrensache, ja? Hätte doch jeder getan. Sie auch, oder? Ja, natürlich, ich auch. Das kommt ganz groß in die Zeitung mit Fotografie. Der tollkühne Lebensretter soll leben. Wo bleibt denn der Schnaps für die Ertrunkene? Hier. Kann ich mal telefonieren? Auf meine Kosten natürlich. Ja, da drüben. Dankeschön, ja. Du Klostermeier, sie hat nichts bei sich, nur einen ungültigen Wandergewerbeschein. Also ein Wandergewerbeschein? Jawohl. Sollte diese Frau etwa... Ja, ich kann da mal... Ha, muss ich auch mal genauer hin. Hallo, Mama? Ja, Mama, bist du es? Nein, erschrick mal nicht, weil ich dich aus dem Schlaf heraushole. Aber ich habe soeben einer Selbstmörderin das Leben gerettet. Tollkühn, weißt du? Ehrensache. Komm auch in die Zeitung, mit Fotografie. Ist doch eine unbezahlbare Reklame für die Firma, weißt du? Umsonst in der ganzen Presse. Hallo, Mama? Jetzt kriege ich doch mein Motorrad, was? Ist sie tot? Ja, mir scheint sie atmet. Was denn? Du hast mir's doch versprochen. Wenn sehen. Na denn, adieu. Altes Dromedar. Altes Dromedar, wir werden sehen. Ruhe. Tatsächlich, sie ist es, die mit dem Wandergewerbeschein. Oh, Herr Staatsanwalt. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Aber haben Sie noch bitte Zeit für mich, bitte. Ich muss Ihnen ja ein Geständnis ablegen. Jenes Fräulein dort ist... Die ist ermordet worden. Was, ermordet? Ja, was, mordet? Ich kenne den Mörder. Aber was reden Sie denn da? Nämlich das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor. Es war eine Schweinerei von mir, Herr Generalstaatsanwalt. Die hat mich gar nicht belogen. Also dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. So verhaften Sie mich doch. Machen Sie noch einen kurzen Prozess. Haben Sie noch Mut. Hängen Sie mich auf. Jetzt hat er seine Moral. Ach, Sie Idiot, Sie. Oh Gott, ich muss mich hinsetzen. Ach, gefasst betrete ich das Schafott. Walte deines Amtes, Henker, und betet für mich, liebe Leute, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und wenn ihr mal recht blöd seid, so denkt an mich. Prost, lass Ruhe. Sie wacht auf. Wer bist du? Ich? Meine Wenigkeit? Ich bin der Vizepräparator. Bin ich denn schon in der Anatomie? Da, Fräulein, trinken Sie. Lebe ich noch? Gewiss. Da, Fräulein, trinken Sie mal. Danke. Danke. Was hast du denn für einen Anzug an? Wieso? Grau, grün, Silber. Du bist doch ein Polizist. Habt ihr mich denn wieder? Was habe ich denn schon wieder verbrochen? Ja, nur immer mit der Ruhe, wir sind doch zu Ihrem Schutze da. Habt ihr mich wieder herausgezogen? Ja, ich bin Ihnen nachgesprungen. Oh. Warum habt ihr mich denn nicht in Ruhe gelassen? Das ist also der Dank. Jetzt war ich schon fort. Jetzt geht's wieder los. Und niemand ist zuständig für einen. Nur nicht die Hoffnung sinken lassen. Jeder Mensch hat seinen Sinn im Leben. Richtig, Herr Kollege. Und wenn nicht für sich selbst, dann für einen anderen. Ich nicht. Jeder? Ich nicht. Also da kann ich schon direkt wild werden, wenn mir da jemand widerspricht. Ich habe doch tagtäglich mit den Toten zu tun und dann denkt man doch schon ganz automatisch über den Sinn des Lebens nach, wenn ich als Vizepräparator... Vizepräparator. Wie geht's denn dem lieben Herrn Präparator? Führt er denn noch immer die Tauben? Jawohl. Die Tauben sitzen auf meinen Schultern und fressen mir aus der Hand. Eine Schlange habe ich dressiert, ich habe einen Stall voll weißer Mäuse und meine drei Goldfische heißen Anton, Josef und Herbert. Ich muss um mehr Autorität bitten, und zwar energisch. Man weiß es anscheinend noch nicht, wer ich bin. Ich bin der Oberpräparator, bitte ich mir aus. Und wenn ich jemand umbringe, dann mache ich das schon mit mir selber aus. Allein mit meinem Gott. Wachtmeister! Guten Morgen, Leute! Morgen, Oberpräparator. Bitte. Bitte nicht. Nicht in das Café Flora, bitte. Mann. Mir scheint sie halluziniert. Ja, das ist schließlich auch keine Kleinigkeit. Das kalte Wasser, die Jahreszeit, in stockdunkler Nacht. Alfons. Hey, Klostermeier. Die meint ich. Kennt ihr euch? Kennen wir uns? Alfons? Sag ihn doch, ob du mich kennst. Ja, wir kannten uns. Danke. Was macht denn deine Karriere? Was soll denn das heißen, Klostermeier? Später. Warum später? Ich habe Dienst, ich muss zur Parade. Parade? Ja, vor der Residenz, es wird bald Tag. Ist doch noch dunkel, Alfons. Zwischen uns ist alles klar. Meinst du? Es ist aus. Nicht meine Schuld. Nicht meine. Wie einfach du fort bist. Rede bitte nicht weiter, bitte. Warum nicht? Was kann denn ich dafür, dass du ins Wasser gehst? Ich hab dir meinen Arm gereicht. Lass ihn dir abpacken! Deinen Arm! Jetzt gehe ich. Gute Nacht, Herr Wachtmeister. Ich gehe jetzt. Jetzt gehe ich. Hörst du mich, Alfons? Halt, Sie bleiben hier. Habt ihr mich wieder? Nur in Schutzhaft. Schutzhaft. In Ihrem Interesse? Komisch. Was steht ihr da um mich herum? Ihr bringt's nicht fertig, dass man seinen Wandergewerbeschein bekommt. Glotz mich nicht so an, Alfons. Will dir ja nicht ein, dass ich wegen dir ins Wasser bin. Wegen dir mit einer großen Zukunft. Wieder nur ins Wasser, weil ich's mehr zum Fressen hab. Die Parade. Mein Helm, meine Handschuhe, es ist höchste Eisenbahn. Wir haben noch Zeit, Klostermeier. Hoppla, die Dame wird ohnmächtig. Und das nur so ein Schwächegefühl. Wahrscheinlich vom Magen rauf. Oder ein schwaches Herz. Ist ja auch keine Kleinigkeit. Bei stockdunkler Nacht im November ins eiskalte Wasser. Bitte. Bitte. Bitte kann ich hier jemanden Zuständigen sprechen. Jemand Zuständigen? Ja, bitte, in einer sehr dringenden Angelegenheit. Es soll noch schlechter werden, aber ich schaffe es schon. Wisst ihr? Da in der Luft, da fliegen lauter so schwarze Würmer herum. Ich befürchte das Schlimmste. Sie hat es überstanden. Tod. Wahrscheinlich das Herz. Naja, wir werden es ja morgen bei der Sektion sehen. Es war umsonst, dass ich hier nachgesprungen bin. Ganz umsonst. Umsonst. Elisabeth. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. Ich lebe, ich weiß nicht wie lang. Ich sterbe, ich weiß nicht wann. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. Du, ich glaube, es fängt zu regnen an. Das wird eine verregnete Parade. Tja. Wahrscheinlich. Hier, Damen und Herren, auf diesem letzten Bild sehen Sie im Hintergrund eine zur Parade marschierende Polizeikompanie, während im Vordergrund bleich und still Elisabeth, das Kind des Volkes, liegt. Neben derselben stehen die drei Polizisten, setzen ihre Helme auf, ziehen ihre weißen Handschuhe an und verlassen die Wachtstube, denn sie müssen bekanntlich auch zur Parade. Nur Alfons Klostermeier wirft noch einen letzten Blick auf seine tote Braut Elisabeth. Das, verehrte Herrschaften, Damen und Herren, war der Schluss unserer Vorstellung. Und nun, Damen und Herren, darf ich Sie bitten, rasch den Raum zu verlassen und Platz zu machen für die Nächsten, die sich schon hereindrängen, um teilzunehmen an der 168. Schaustellung der erschütternden Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung, die ein gewisser Eugen Horvath aufgeschrieben hat, welcher nachmals in Paris von einem herabfallenden Baumeister... Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein kleiner Totentanz in 5 Bildern. Schauspiel von Ödin von Horvath. Als Moritat bearbeitet für den Rundfunk von Heinz Hubert. Mit Kurt Harfs, Marianne Simon, Agnes Fink, Hans-Helmut Sticko, Mila Kopp, Kurt Box, Hans Mahnke, Willi Reichmann, Käthe Lindenberg und vielen anderen. Komposition Otto Erich Schilling. Regie Franz-Peter Wirth. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1956.